Meine Freunde, ehrenwerte Männer, ich begrüße euch heute als euer Cäsar, als Boss aller Bosse, als Capo der Tutti Capi. Hier gibt's ein Satz heiße Ohr, mit einem Wort Schätze wie Schergen, schicken Schnuller im Ziel, Mini sagen zu den sieben Zwergen. Denn meine Floß im Überfluss, für immer übermäßigen Genuss, schnell zu frühzeitigen Samen. Der Bus, Hetzen schafft es nicht zu Schulbus, denn die organisierende Klassen, keine kleiner Schulschluss. Eine Handvoll Schrot bringt den Abschluss zum Abschluss, stirbst bei Wasser und Brot, dein Hirn tot durch Tinnitus. Und während du noch mit dem Tod ringst und er dich in die Knie zwingt, da tauch ich unter wie Van Helsing. Wir sind verwegen, wie die sieben bleiben verschwiegen, sehen selbst in Friedenszeiten Visionen vor kalten Kriegen schmieden. Große Pläne, mein Tagebuch hat sieben Siegel, liest in meiner Bibel, wie Katholiken in der Bibel. Hypnotisieren das Volk ist Scham, wie Scharlatan, lassen Massen abfahren und gehen absahen wie Bhagwan. Du quälst, bin zu kurz, zu sehens gebunden und bist bekannt wie ein bunter Hund und bist überall kennst, Franz und Franz. Aber sorry, wenn ich frag, wie schmeckt mein Schwanz? Wie schmeckt mein Schwanz? Wie schmeckt mein Schwanz? Schmeckt mein Schwanz, aber sorry, wenn ich frag, wie schmeckt mein Schwanz? Wir schwimmen im Strom und auch dagegen, wandeln stets auf dunklen Wegen, handeln doch mit Gottes Segen, legen Kontakte zum Untergrund, verdrehen die das Wort im Mond, halten uns zurück und ziehen die Fäden im Hintergrund. Wir greifen immer nach den Sternen, schreiben Geschichtsbücher neu, damit die Kinder noch was lernen. Greifen zu Mantel und gegen Gegner, hoffen und beten, stehen im Blutregen, selbst die Unterwelt ist unterlegen. Monopolisten halten zusammen wie Großisten, teilen unser Wissen mit unseren Brüdern, Lobbyisten. Und noch genießt du den Applaus, bringst auf Fließband Scheiß raus. Ich mach bessere Musik beim Putzkonzert auf dem Scheißhaus. Also knie nieder und friss Staub. Ich hör's, wenn man aus Kinderzimmern MCs zittern wie Ess im Laub. Über Nacht zur Macht, werd vom Henker zum Richter, Nordlichter verteilen Backenfutter für Arsch. Du kennst, bist du kurz, du siehst geboren und bist bekannt wie ein bunter Hund und bist überall kennst, Hans und Franz. Aber sorry, wenn ich frag, wie schmeckt mein Schwanz? Wie schmeckt mein Schwanz? Wie schmeckt mein Schwanz? Schmeckt mein Schwanz, aber sorry, wenn ich frag, wie schmeckt mein Schwanz? High Life, Schicki, Micki, Ficki, Ficki, ein Quickie im Sand. Sylvesterland, Shampoos, Kaviar, Sonnenbrand. Und Meilen weiter, weißer Sandstrand. Ich lauf von List über Kanten zurück bis nach Westerland. Schau auf die Stadt der tausend Lichter. Mein Freund, du kennst Söldergeschichten, aber kaum Söldergesichter. Bei uns schneit's den ganzen Sommer. Wir leben, wie ihr nehmen, geben nichts auf die Stellen hinterm Komma. Kurze Romanzen tanzen auf den Tischen, bis Teenies in Bikini sich die Nässe aus dem Schlupf verwischen. Betten nicht und rauchen Kuiber in Ketten, kleben an Klitten, die Kletten ziehen Titelseiten der Gazetten. Und Desperados unter kreisenden Geiern, vertrau bloß niemals kleinen Männern mit dicken Eiern. Bayern Festival, Kapitol, Pornostar, ich und mein Bruder, der Hip-Hop-Bluder wie Caligula. Du kennst, bin zu kurz, du siehst geboren und bist bekannt wie ein bunter Hund und bist überall kennst, Hans und Franz. Aber sorry, wenn ich frag, wie schmeckt mein Schwanz? Wie schmeckt mein Schwanz? Wie schmeckt mein Schwanz? Aber sorry, wenn ich frag. Wie schmeckt mein Schwanz? Wie war's? Fantastisch. Oh, traumhaft. Noch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Danke.